dein Herr, er ist mein Herr und er ist dein Herr, er ist unser Herr, der König der Könige, der Herrscher über Himmel und Erde, Herrscher über alles. Bete ihn an, gib ihm wirklich alle Ehre. Sein Name ist über alle Namen, über alle Namen, über alle Namen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Gib ihm Ehre, gib ihm Lob, gib ihm Preis. Danke, Herr, danke, Herr. Wir danken dir, wir danken dir. Oh, danke, Herr, du bist der Name über alle Namen. Du bist Herr der Herren. Du bist König der Könige. Wir sind hochversetzt mit dir an himmlische Orte. Du hast uns wirklich frei gekauft. Du hast uns erlöst. Du hast den Weg frei gemacht, sodass wir wieder sitzen können zur Rechten Gottes. Wir sitzen zur Rechten Gottes. Weißt du, er hat uns hochversetzt. Er hat uns hochversetzt. Wir sitzen zur Rechten Gottes. Weißt du, das ist unser Lebensraum im Himmel. Im Himmel, zur Rechten Gottes sitzen wir. Er hat uns wirklich, ja, beschenkt mit allem, was im Himmel ist. Er hat uns alles gegeben. Er hat uns alles gegeben und er hat uns auch seine Herrschaft und seine Autorität gegeben. Und wir sind jetzt hier auf Erden anstatt seiner, an Christi Stadt sind wir hier mit allem ausgestattet, was er hatte, als er auf der Erde war. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Er ist der Erstgeborene. Aber wir sind wirklich in seinem Bild geschaffen und mit all dem ausgestattet, mit all dem ausgerüstet, was er hatte. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, wirklich, dass du den Weg freigemacht hast, dass du den Preis bezahlt hast, dass du uns vorgelebt hast auch. Ja. Was wir heute haben, was wir heute haben. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Und ich hatte einfach so stark den Eindruck, dass Gott uns wirklich ermutigen möchte, Land einzunehmen. Weißt du, wir sind hier anstatt seiner und wir sind hier, Land für ihn einzunehmen. Weißt du, und er hat zu Josua gesagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Das war eine Verheißung im Alten Bund für Josua, aber das gilt im Neuen Bund für uns in allen geistlichen Dingen. Weißt du, und dann sagt er weiter in Josua 1, Vers 9, sagt er, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Weißt du, er ist bei uns, wohin wir auch gehen, wohin wir unsere Füße treten. Weißt du, wohin unsere Füße treten? Er ist bei uns, er ist mit dir. Weißt du, er ist unser Gott, er ist mit uns. Wo wir sind, weißt du, kommt er automatisch hin. Und wir sind wirklich aufgefordert, mutig zu sein, stark zu sein, wirklich Land zu betreten für unseren Herrn in geistlichen Bereichen. Weißt du, wo vorher Finsternis war, wo vorher Niedergedrücktheit war, weißt du, da kommt Freude hin. Ja, weißt du, wo vorher Hass war, da bringen wir Liebe hin. Ja, wo vorher Chaos war oder irgendwas, weißt du, da kommt Gottes Frieden hin. Ja, weißt du, wir sind hier anstatt seiner. Wir sind hier ausgestattet mit all dem, was er hatte, hier auf Erden und wirklich sein Reich zu bauen und wirklich auszubreiten, sein Reich. Dazu sind wir hier heute Morgen. Und er sagt wirklich, sei mutig, sei stark, weißt du, geh diesen Schritt, weißt du, geh gerade mal einfach im Glauben symbolisch diesen Schritt, wenn er dir vielleicht schon bewusst irgendwelche Dinge gezeigt hat, die du für ihn einnehmen sollst, weißt du, dann stell dich drauf, geh im Glauben, weißt du, er sagt, ich bin mit dir, ich stehe voll hinter dir. Ich bin immer da. Du kannst dich alle Zeit auf mich verlassen. Das sagt er dir, das spricht er dir zu. Und es gilt nicht nur heute Morgen, sondern es gilt alle Zeit. Alle Zeit, wo du hingehst, ist er mit dir. ist er mit dir. Weißt du, wovor sollst du dich fürchten, wenn er mit dir ist? Wovor sollst du dich fürchten? Ja? Gott ist mit uns. Er ist mit dir. Er ist mit dir. Weißt du, so gehst du voran. So gehst du voran. Nimmst wirklich Land ein für ihn. Weißt du, der Teufel, wenn der Teufel dir entgegenkommt, wenn der Teufel sich vor dir aufbaut, sagst du, was willst du? Was willst du? Du bist bereits besiegt. Der Preis ist bezahlt. Der Kampf ist bereits gewonnen. Ja? Und du gehst wirklich im Glauben mit dem, was er dir gegeben hat. Danke, Herr. Wir haben seinen Namen bekommen. Wir haben seine Autorität bekommen. Und die nehmen wir wahr hier auf Erden. Amen. Amen. Amen. Amen. Ich hab noch gesehen, und zwar möchte Gott jemanden heilen, oder vielleicht sind es mehrere Leute, von einer Nagelbettentzündung, also einfach dein Nagel, ich weiß nicht, ist ein Fußnagel oder an der Hand, aber Gott möchte das wirklich heilen. Wirklich, da ist eine Entzündung da, die dich beeinträchtigt, die Schmerzen bereitet, und Gott möchte dich heilen. Wer ist heute Morgen hier? Da drüben, kommt nach vorne. Genau, kommt einfach schnell nach vorne, dass ich euch die Hand auflegen kann. Genau, ist noch jemand da? Auch ihr am Livestream, wenn es euch betrifft, dann häng dich mit dran. Ich setze es genauso frei für euch. Danke, Herr. Danke, Herr. Genau. Super, hier noch jemand kommt. Super. Betrifft es dich auch? Ja, okay. Alles klar. Ich danke dir, Herr. Und ich setze jetzt wirklich frei, dass jede Entzündung weicht. Jede Entzündung weicht. Ich setze Wiederherstellung frei im Fußbett, im Nagel, Herr, in den Füßen, Herr. Danke, Herr, für Wiederherstellung. Für Wiederherstellung, Herr. Jede Entzündung weicht jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass ich der Nagel und alles drumherum, dass es in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, dass es sich völlig wiederherstellt jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich weiß nicht, hatte von euch jemand akut Schmerzen? Könnt ihr spüren, dass irgendwas sich verbessert hat? Könnt ihr das irgendwie testen? Ach, da war noch jemand. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass auch hier jede Entzündung verschwindet. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wiederherstellung. Wiederherstellung. Neukreierung des Nagels. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke, Herr. Danke, Herr. Könnt ihr irgendwie was testen, oder spürt ihr irgendwie, dass es besser geworden ist? Genau. Merkt ihr irgendwas? Also, hattet ihr vorher Schmerzen, oder war es einfach so? Ja, sind die noch da, oder sind noch ein bisschen? Okay, dann gehen wir nochmal drauf. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass jede Entzündung jetzt weicht in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen. Jede Entzündung weicht, Herr. Danke, Herr, für eine Neukreierung des Nagels, Herr. Danke, Herr, die Schöpfung Gottes, Herr. Alle Zellen, Herr, im Fuß. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Kannst du mal testen? Spürst du irgendwas? Besser. Besser. Super. Besser. Amen. Amen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Weißt du, so gut, Herr. Unser Herr ist so gut. Wir haben es so gut. Danke, Herr. Und ich hatte noch ein zweites Bild. Und zwar habe ich gesehen, das war wie so eine Blockade. Ich habe das gesehen wie so ein X oder irgendwas, was da den Weg versperrt hat. Also das war einfach richtig versperrt. Und ich hatte den Eindruck, dass es ist wie wenn jemand im finanziellen Bereich wie in so eine Falle getappt ist und du einfach nicht weiterkommst. Und ich weiß nicht, sind es irgendwie, bist du in eine Falle getappt, wo einfach Geld nicht ganz verschwunden ist, aber wo Geld irgendwie gebunden ist, das du jetzt irgendwie dringend bräuchtest für irgendwas anderes? Oder ist es irgendwie so, dass dir der Weg irgendwie rechtlich versperrt ist, dass du einfach rechtlich einfach in finanziellen Dingen da nicht weiterkommst? Gibt es da irgendjemanden, den es betrifft? Eine Person? Gibt es noch jemand? Ja? Super. Ja. Genau, ich bete einfach für euch und ich setze einfach frei, dass ich die Einschränkung oder das, was den Weg versperrt hat, dass sich das völlig löst jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Du kennst die Situation. Ich danke dir und wir setzen wirklich frei, dass diese Blockade jetzt verschwindet, Herr. Danke, Herr, dass du den Weg frei machst, Herr. Dass du wirklich Dinge löst, die der Teufel versucht hat zu binden, Herr. Ich danke dir wirklich, dass sie gelöst sind, Herr. Wir setzen Finanzen, wenn sie irgendwo gebunden sind, wir setzen sie frei, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Finanzen löst, Herr. Danke, wir setzen Finanzen frei, Herr. Frei, Herr. Danke, Herr, für dein Reich, die wirklich gelöst sind jetzt. Danke, Herr, dass sie investiert werden können in dein Reich. Danke, Herr, dass sie investiert werden können für deine Dinge, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir brechen wirklich jede Macht des Teufels über den Finanzen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Überall, wo der Teufel seine Hand jetzt noch drauf hatte, wir brechen wirklich jede Bedeckung, jede Bedrückung brechen wir jetzt über diese Finanzen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Finanzen sind los und frei. Los und frei. Los und frei. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Gib ihm nochmal alle Ehre, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh. So stark. So stark. Und jetzt dürft ihr euch einen Platz suchen, gehen jetzt weiter, gehen ins Wort. Genau, ich geb weiter an unseren wunderbaren Christian. So, sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist einfach nur gut. Und falls du deinen Nachbarn noch nicht begrüßt hast, sag, schön, dass du neben mir bist heute Morgen. Halleluja. Ja, Gott, ihr hört es immer wieder, hier ist einfach gut. Ja? Es geht einfach nicht anders, als zu sagen, Gott ist gut. Und er möchte einfach für dich da sein. Er will ja, in jedem Bereich deines Lebens für dich da sein. Er liebt dich so, so, so sehr, ja. Und wir hatten vor 2 Wochen, wenn ihr da wart oder es nachgehört hat, das Thema über Gedanken. Ja, welche Gedanken hast du? Welche Gedanken habe ich? Wir haben gesagt, na, es gibt gute Gedanken, es gibt schlechte Gedanken. Und die schlechten Gedanken kommen oft vom Teufel, ja, aber wir sind da dafür verantwortlich, einfach so einen kleinen Gedankenstopp auch reinzuwerfen. Ich könnte euch noch dran erinnern, ja, perfekt. Wer hat's umgesetzt so? Immer wieder hat's versucht. Oh, einige, super. Ich auch. Genau, heute gehen wir da einfach noch mal ein bisschen tiefer rein. Hat heute jetzt erstmal nichts mit Gedanken zu tun, doch. Und doch löst es letztendlich vielleicht auch den ein oder anderen schlechten Gedanken aus. Und zwar geht es um unsere Versorgung, um unsere Fülle letztendlich, was wir in Jesus haben. Ja? Und Gott hat uns einfach zugesagt, dass wir in der Fülle leben dürfen, ja, wie Jesus gelebt hat. Und Jesus hat in der Fülle von Gott gelebt. Ja? In ihm war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, ja. Und diese Fülle letztendlich hat er auch uns gegeben, ja. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir haben alles in unserem Inneren, ja. Und wir fangen einfach mal bei Matthäus 6, 31, 32 an. Da heißt es, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr es alles benötigt. Ja. Er sagt ganz klar, wenn wir uns Sorgen machen, ja, Sorgen in dem, was wir essen, in dem, was wir trinken und so weiter, dann sagt er ganz klar, nach dem trachten die Nationen. Also die ganze Welt trachtet danach. Aber er sagt auch ganz klar, ihr habt es gar nicht nötig. Ja? Du und ich, wir haben es gar nicht nötig. Amen. Genau, Amen. Du und ich, wir haben es gar nicht nötig, als Kinder Gottes uns darum Sorgen zu machen. Ja? Unser Fokus ist oft noch die Versorgung der Welt. Wir sind abhängig von unserem Geschäft. Wir sind abhängig von dem, was unser Umfeld gerade macht. Wir sind abhängig von dem, was wir an Gehalt bekommen. Wir sind abhängig von unseren Ehepartnern. Wir sind abhängig, keine Ahnung, von Kindern oder was auch immer. Wir sind davon abhängig. So denken die Nationen. Aber da auch wieder, ja, von dem Thema von 2 Wochen, da müssen wir uns losreißen davon. Unsere Abhängigkeit sollte nicht die Welt sein. Unsere Abhängigkeit sollte nicht sein, wenn es in der Welt immer weiter runtergeht, ja, in Anführungszeichen Finsternis immer mehr an den Anschein, den Anschein gibt, dass die Finsternis die Welt übernimmt. Dem ist nicht so. Unsere Versorgung ist eine ganz andere. Unsere Versorgung ist nämlich Jesus. Unser Fokus bei unserer Versorgung darf immer Jesus sein und nicht die Welt. Wir haben ein anderes Leben bekommen. Du und ich haben ein anderes Leben bekommen. Du und ich haben das göttliche Leben bekommen in unserem Geist. Und wir sind nicht mehr von dieser Welt, so wie Jesus es gesagt hat. Er ist nicht von dieser Welt, sondern er hat gesagt, ich komme von oben. Und er hat aber auch gesagt, genau so kommen auch wir von oben. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Und da ist unsere Versorgung. Das ist unsere Quelle. Da ist es, wo es fließt. Ja. Und diese Quelle ist letztendlich in dir. Es ist der Heilige Geist in dir. Es ist Jesus in dir. Es ist deine Versorgung in dir. In dir hast du alles, was es benötigt. Und da dürfen wir einfach umdenken. Wir lesen die Zeitungen, sehen, oh, das wird schon wieder teurer. Oh, da ist Krieg. Oh, da ist das und da ist das. Und alles wird irgendwo schlechter und so weiter. Wenn wir uns darauf fokussieren, dann ist das unsere Quelle, wo wir ziehen. Dann ist das unsere Versorgung. Oh ja, es wird schon wieder teurer. Oh, wie soll das werden? Oh, die Firmen entlassen gerade Arbeitskräfte, danke. Arbeitskräfte, oh, wie soll das werden? Und wenn es mich trifft, was soll ich dann tun? Das ist nicht deine Versorgung. Das sollte nicht dein Fokus sein. Sondern dein Fokus sollte der Himmel sein. Sollte Jesus sein. Ja? Du kommst vom Himmel und du hast einen Auftrag vom Himmel. Gott hat dir einen Auftrag gegeben hier auf dieser Welt. Und wenn du einen Auftrag von Gott hast und vom Himmel kommst, dann hat er dir auch zugesagt, dass er dich versorgen wird. Und du musst dir keine Sorgen machen und keine Ängste, weil Gott ist für dich. Du hast ihn, du hast alles in Jesus. In Kolosser 2, Vers 10 heißt es, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ihr seid zur Fülle gebracht. Wir sind zur Fülle gebracht in Jesus. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Der das Haupt ist jeder Herrschaft und jeder Gewalt. Das heißt, nichts, es gibt nichts mehr, was höher ist wie Jesus. Er ist das Haupt über allem und du bist mit ihm zur Fülle gebracht. Was oder wer ist jetzt noch höher wie Jesus? Niemand. Es gibt niemanden. Und wenn wir aber trotzdem ganz ehrlich sind, ja, bin ich auch immer, wenn ich hier vorne stehe, ja, bin ich auch immer ehrlich zu euch. Und trotzdem hakt's ab und zu vielleicht mal in unserem Verstand, in unserem Denken, wo wir sagen, boah, wie sollen wir das hinkriegen? Oder boah, die Herausforderung ist so hart. Wie soll das gehen? Versteht ihr? Da kommen diese Gedanken, da kommt eine Situation, wo du sagst, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wie soll das überhaupt noch irgendwie weitergehen? Wie soll das mit meinen Finanzen weitergehen? Wie soll das mit meiner Beziehung weitergehen? Wie soll das in meinem Geschäft weitergehen? Solche Gedanken können kommen. Aber trotz allem sagt er in Kolosser 2, Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, in Jesus, der das Haupt jeder Herrschaft und jeder Gewalt ist. Kein Dämon, kein Teufel, kein Nichts auf dieser Welt ist höher wie Jesus. Und ihr und ich bin in ihm zur Fülle gebracht. Und da müssen wir einfach umdenken, da dürfen wir reingehen, da dürfen wir einfach reinsprechen auch und sagen, nein, so nicht, das darf nicht sein in meinem Leben. Das darf nicht sein hier in dieser Situation. Da muss eine Veränderung rein. Ja? Und da dürfen wir einfach auch Autorität reinnehmen. Da dürfen wir mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert dagegen gehen und sagen, nein, so nicht. So nicht. Das muss weichen aus meinem Leben. Ja? Weil Jesus einfach die Herrschaft hat und die Gewalt hat und wir mit ihm. Wir haben Autorität in dem Namen Jesus. Wir haben es vorher gesungen auch. Jesus ist das Höchste. Ja? Jesus ist einfach wow. Wir singen es jeden Sonntag. Wir singen es am Donnerstag. Diejenigen, die im Intensivabend sind und in der Glory Life Häuser sind, die singen es auch. Jesus ist der Höchste. Wir sollten auch danach leben. Wir sollten auch wirklich danach leben. Das Wort Gottes ist nicht einfach zum Lesen. Das Wort Gottes ist zum Leben da. Ja. Das Wort Gottes ist da, damit wir es umsetzen. Das Wort Gottes ist da, dass wir Täter des Wortes sind. Das eine ist es zu glauben, das eine ist es zu singen, das eine ist es anzunehmen und vielleicht auch zu sprechen, aber das andere ist auch, es in die Tat umzusetzen. Das heißt, genau wenn Herausforderungen kommen, und Herausforderungen kommen in deinem Leben, sie werden kommen, aber genau dann ist der Zeitpunkt, es zu leben. Ja? Halleluja. Und es zu leben heißt auch, darauf zu stehen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass es die Wahrheit ist. Und auch da ist es nicht immer ganz so einfach, weil es ist immer im Gegensatz zu dieser Welt. Es ist immer im Gegensatz wahrscheinlich zu dem, was du gerade fühlst, wenn eine Herausforderung kommt. Es ist immer der Gegensatz. Aber es ist egal in dem Moment, was du fühlst. Es ist egal, ob es in dem größten Gegensatz steht zu dieser Welt, wenn du es glaubst, wenn du diese Wahrheit glaubst, dann wird es immer zum Sieg führen. Immer. Immer. Weil es steht im Wort Gottes. Jetzt kannst du sagen, ja, bei mir hat es aber 5-mal schon nicht funktioniert. Oder 10-mal schon nicht funktioniert. Ich sage dir, es wird trotzdem funktionieren. Es wird trotzdem funktionieren, wenn wir uns da drauf stellen, wenn wir dranbleiben und wenn wir es wirklich auch leben letztendlich, ja. Wenn wir dem Teufel da keinen Zugriff geben und sagen, wow, ja, und anfangen zu jammern und keine Ahnung und Selbstmitleid verfallen und so weiter, sondern einfach dastehen und sagen, nein, Teufel, nein, ich glaube das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, dass ich als Sieger aus dieser Situation herausgehen werde. Das Wort Gottes sagt, dass Jesus hoch erhoben ist und ich mit ihm hoch erhoben bin. Und diese Situation muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Ja, das ist es, was wir tun sollten. Das ist es, was wir tun dürfen. Ihm vertrauen, dem Wort zu vertrauen. Und du kannst ihm aber nur vertrauen, Jesus, indem du ihn kennst. Wenn du Jesus, sag ich mal, wenn du ihn am Sonntag mal sagst, wow, Jesus, super, am Montag wieder ins Geschäft gehst und nichts mehr von Jesus weißt, dann ist es schwierig. Ja, Jesus, du brauchst eine Beziehung zu Jesus. Du brauchst ein Leben mit ihm. Du brauchst ein Sprechen mit ihm. Na, wir nennen es Beten, aber es ist letztendlich Sprechen mit ihm. Ja, Austausch mit ihm, weil wenn du ihn nicht kennst, ich meine, du gehst jetzt auch nicht auf die Straße und vertraust jedem, der dir hergelaufen ist und sagt, ah ja klar, dir laufe ich nach, du bist super. Na, und der Nächste auch nochmal und dem laufe ich auch nochmal nach, weil du bist auch super, du kennst die Leute gar nicht. Ich glaube nicht, dass du es tun wirst. Falls du es doch tust, tu es ab heute nicht mehr. Du vertraust Menschen, wenn du eine Beziehung hast. Wenn du sie besser kennenlernst. Umso mehr du sie kennenlernst, desto mehr wirst du ihnen vertrauen. Umso mehr du Jesus kennenlernst, umso mehr du sein Wort kennenlernst, umso mehr du da drin liest, drüber meditierst, betest, desto mehr Vertrauen wirst du zu Jesus haben. desto mehr wird dein Glaube gestärkt werden. Desto mehr wird diese Liebesbeziehung wachsen. Und weißt du, Gott hat nur das Beste gegeben, seinen Sohn. Wir haben es jetzt an Ostern gefeiert, ja, den Tod von Jesus, aber auch seine Auferstehung. Und er hat sein Bestes gegeben für dich und für mich. Und in Römer 8, 32 heißt es, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wir haben oft, oder was heißt oft, ihr wahrscheinlich nicht, aber teilweise ist es in verschiedenen Situationen noch so ein bisschen verdreht, ja, wo wir sagen, oh Jesus, helf mir doch bitte und wo bist du? Und wir fühlen uns vielleicht teilweise auch mal alleine und abgeschnitten, ja, und das stimmt aber alles gar nicht. Es stimmt einfach nicht. Jesus ist immer bei dir. Jesus will nur das Beste für dich. Gott will nur das Beste für dich. Er will dich nicht runterziehen, er will dich nicht knechten, ja, sondern wir sind befreit aus der Knechtschaft und sind in die Freiheit reingekommen. Befreit aus der Finsternis, rein in das Reich Gottes, in das Reich seines Sohnes. In die Liebe sind wir eigentlich reingefallen, sind wir reingeboren worden, ja. Und das will Gott für dich. Er möchte, dass du dich jeden Tag geliebt fühlst, weil er dich jeden Tag umarmt, ob du es gerade spürst oder auch nicht spürst, aber er ist da für dich. Er macht dir Komplimente jeden Morgen, auch wenn du es hörst oder nicht hörst, aber er freut sich so, so sehr an dir und wünscht dir für jeden Tag, für jede Nacht einfach nur das Beste. Das ist Gott, das ist Jesus, das ist das, was er für dein Leben möchte. Liebe, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, dass du dich freust. Das ist das, was er wirklich für dein Leben möchte. Und trotzdem kommen wir ab und zu in Situationen, wo wir es vielleicht nicht spüren, wo wir es vielleicht gerade auch nicht fühlen, wo wir sagen, Herr, wo bist du? Herr, warum gerade ich? Herr, warum bin ich in dieser Situation? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn ihr es kennt, kann ich euch eine Zusage geben. Er ist da. Er ist da. Und allein die Bibelstelle in Römer 8, Vers 32. Er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er möchte uns so reich beschenken. Er möchte uns wirklich alles, alles, alles geben. Aber teilweise liegt es auch ein bisschen an uns, es zu leben, da durchzugehen, durch Herausforderungen. Herausforderungen sind grundsätzlich eigentlich nicht schlecht. Sie fühlen sich schlecht an für unsere Seele, gebe ich zu. Sie fühlen sich gar nicht gut an. Und viele Herausforderungen wollen wir gar nicht haben, aber wir wachsen da damit. Wir wachsen da damit. Wir kommen Jesus näher. Wir kommen ihm näher. Wenn wir in der Bibel schauen, wenn wir die Herausforderungen allein von Paulus anschauen, da sagst du, puh, da ist ja Mainz noch Kinderfasching, ja? Da ist Mainz noch leicht, ja? Der wurde gesteinigt, der hat Schiffbruch erlitten, der war im Gefängnis. Keine Ahnung, was er noch alles mitgemacht hat. Ja, der gebissen wurde von einer Schlange, der hat gegen wilde Tiere gekämpft, war mal arm, war mal reich, hat alles so durchgemacht, aber er hatte eins. Er hat für Jesus gelebt. Er hatte die Leidenschaft. Er hatte die Hingabe. Er hat gesagt, das ist mein Leben. Jesus ist mein Leben. Für ihn lebe ich. Das ist das, was zählt in meinem Leben. Ich komme von oben. Ich komm direkt vom Himmel, ja. Und ich habe eine Botschaft weiterzugeben. Ich habe Jesus weiterzugeben. Ja, und egal, was es mich kostet und wenn es mich das Leben kostet, ich gehe da durch. Und das Coole ist, er ist durch alles durchgegangen, ja? Er ist durch alles durchgegangen. Er wurde gesteinigt, am nächsten Tag ist er, was weiß ich, wie viele Kilometer gelaufen. Er war im Gefängnis und wurde wieder frei. Es war wow. Es war einfach nur wow. Es war nicht langweilig. Und ich glaube auch, seine Seele hat es auch nicht für langweilig gehalten, sein Leben. Er hat was erlebt. Ich sage jetzt nicht, dass du das gleiche erleben musst. Aber hey, wenn Herausforderungen kommen, sollten wir uns immer bewusst sein, warum sind wir hier auf dieser Welt? Wir sind nicht hier auf dieser Welt, um zu arbeiten, viel Geld zu verdienen, irgendwie dann auch mal durchzukommen, irgendwann mal in Rente zu gehen, vielleicht auch mal in Urlaub zu gehen und dann irgendwann zu sterben. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist, so lebt die Welt. Und selbst die Welt will noch mehr. Unser Auftrag ist es, Jesus zu verkündigen. Unser Auftrag ist es, Kranke zu heilen. Unser Auftrag ist, Tote aufzuerwecken und Dämonen auszutreiben. Das ist unser eigentlicher Auftrag. Der Rest, den machen wir halt, wenn wir hier auf dieser Welt sind. Gott sagt auch, wir dürfen arbeiten gehen, aber selbst da ist ein Umfeld, um Leute zu Jesus zu führen. Wenn du einkaufen gehst, ist auch ein Ort da dafür. Du gehst nicht einfach einkaufen, sondern auch da ist der Ort, um die Herrlichkeit weiterzugeben. Unser Fokus, für was wir eigentlich hier sind auf dieser Welt, sollten wir schärfen einfach. Unser Fokus, unser eigentlicher Auftrag ist ein anderer. Und da hat jeder einen eigenen. Nicht jeder muss predigen, nicht jeder muss Lobpreis machen. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Gaben. Beten, Fürbitte, kannst du beim Autofahren machen, kannst du überall machen, wo du gerade bist. Die anderen haben Lobpreisgaben, die anderen haben Kinderdienstgaben, die anderen haben keine Ahnung, was es alles so gibt. Aber bring dich ein. Bring dich da ein in dieses Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und er sagt dir zu, alles andere kommt von allein. Über alles andere musst du dir gar keine Gedanken machen. Das sorge ich für dich. Ich sorge für dich. Und er sorgt sogar im Dienst für dich. Er sorgt sogar, wenn du für Kranke betest. Nein, nicht du wirst den Kranken heilen, sondern es ist er durch dich. Und wir müssen uns auch keine Gedanken machen, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, wenn es beim zweiten Mal nicht funktioniert. Oder ja, wir hatten schon Prediger hier oder Predigerinnen hier, da hat es 12 Jahre nicht funktioniert. Aber nach 12 Jahren hat es funktioniert. Dranbleiben, fokussieren, weitergehen. Das ist doch für uns. Das ist für uns. Wisst ihr, die andere Seite, die schläft nicht. Der Teufel schläft nicht. Und auch die da dazugehören, die schlafen nicht. Die sind da fokussierter. Teilweise, wie wenn wir Christen angucken in dieser Welt. Die einfach mal sonntags in die Kirche gehen und die restliche Woche machen sie irgendwas anderes. Das ist aber nicht unser Auftrag. Das ist nicht, das bringt's nicht. Versteht ihr? Wenn du in Beruf bist oder irgendwas machst und du machst es nicht aus Leidenschaft, aus Hingabe, bringt's nichts. Es wird nicht viel Frucht bringen. Na, das haben schon die Menschen, also die weltlichen Menschen erkannt. Wenn du deine Leidenschaft aber reinsteckst, wenn du deine Hingabe reinsteckst, dann ist dein Herz dabei, dann kommt was rüber. Versteht ihr? Und genauso ist es auch für Jesus zu leben. Wenn du keine Leidenschaft hast, keine Hingabe hast, dann fehlt dir was. Dann machst du es halt, weil man es irgendwie mal gehört hat, man muss in der Bibel lesen, man muss im Sonntag in Gottesdienst gehen und irgendwie habe ich ja doch mal ein schlechtes Gewissen, um so ein bisschen mein Gewissen zu beruhigen, dann gehe ich halt mal wieder in Gottesdienst, damit ich so ein bisschen Segen mal wieder abkriege, ja. Aber das ist, da ist dein Herz wo ganz woanders, ja. Dein Kopf ist wahrscheinlich schon beim Mittagessen oder bei der nächsten Woche und keine Ahnung, das ist nicht Leidenschaft, das ist nicht Hingabe, ja. Aber Jesus ist auch nicht, oh, ich muss das jetzt machen, Vater, und ja, ich gehe jetzt halt mal ans Kreuz und sterben sollte ich dann auch noch und vielleicht muss ich dann auch nochmal auferstehen. Ja, mach mal halt, hä? Weil du hast ja gesagt, Herr, und na, irgendwie werde ich es wieder durchkriegen, ne? Hallo, da fehlt jede Hingabe. Keiner mit dieser Einstellung hätte sich bespucken lassen, hätte sich kreuzigen lassen, hätte sich schlagen lassen, hätte sich geißeln lassen und was weiß ich was alles. Er hätte sich kreuzigen lassen. Das hätte keiner gemacht ohne eine Hingabe, ohne eine Leidenschaft. Aber Jesus hatte Hingabe, Jesus hatte Leidenschaft und zwar genau für dich. Er hat dich gesehen, wie du heute bist. Er hat dich gesehen, wie toll du bist. Er hat gesagt, wow, das muss ich für dich tun. Das muss ich für jeden Einzelnen, der hier sitzt und der am Livestream zuguckt, für den und den muss ich das tun, weil ich finde ihn so kostbar, ich finde ihn so wunderbar. Ja, er ist da mit richtiger Leidenschaft, mit Liebe reingegangen. Und wir? Ja, komm, Sonntag mal Gottesdienst. Schon dauert ab und zu auch ein bisschen länger. Weiß auch nicht. Ist es das wert? Ja, es ist wert. Es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Es ist Jesus, der für dich gestorben ist. Was Besseres konntest du heute früh nicht sagen, als ich gehe heute in den Gottesdienst. Jesus freut sich. Jesus will Gemeinschaft. Jesus liebt dich. Halleluja. Gehen wir weiter. Wir waren eigentlich bei Versorgung. Wisst ihr, ein Beispiel auch in der Bibel ist Ruth. Ruth war auch vor einer Herausforderung. Ja? Sie hatte eigentlich nichts zu essen, sie hatte eine Schwiegermutter, sie wusste nicht, sie hatte kein Geld. Und ja, ihr ging es eigentlich in dem Moment nicht, sage ich mal, dass sie in der Fülle gelebt hat. Aber trotzdem hatte sie göttliche Versorgung. Und das lesen wir in Ruth 2, 15 bis 16. Also als sie aufstand, also Ruth, um wieder Ehren zu sammeln, wies er seine Leute an: Lasst auch zwischen den Garben sammeln und treibt sie nicht weg. Lasst absichtlich Ehren aus den Garben fallen, damit sie auflesen kann, und sagt ihr kein unfreundliches Wort. Ruth ist durch die Felder gegangen und hat die Ehren dann aufgesammelt, und damit sie was zu essen hatte. Und der Besitzer des Feldes, ja, Boas war das, der hat seinen Männern befohlen: Lasst absichtlich was da. Lasst absichtlich was da, damit sie genug hat, damit sie auch versorgt ist. Und das ist letztendlich, ich finde es so ein schönes Bild einfach auch, wie Gott Menschen benutzt, um auch wieder Menschen zu versorgen, die in Not sind, ja, die ihm angehören. Die Situation wirklich war nicht schön. Und ich glaube, Ruth, ihre Seele war wahrscheinlich auch in dem Moment, kann ich mir vorstellen, jetzt zum Beispiel auch ein bisschen betrübt, in Anführungszeichen, weil ja, sie hat ja irgendwo was zu essen auch gebraucht. Es ist eine Herausforderung. So hat jeder Einzelne von uns auch Herausforderungen. Aber wo ich euch ermutigen möchte, egal in welcher Herausforderung ihr steckt oder auch zukünftig vielleicht mal stecken werdet, Gott ist da und er wird dich versorgen. Er wird dich niemals untergehen lassen, wenn du auf ihn vertraust. Niemals. Und Ruth hat auf ihn vertraut. Und das finde ich einfach so wunderbar, diese Gewissheit auch zu haben, ja, weil die Bibelstelle ist erstmal einfach: Mach dir keine Sorgen, ne? Hab keine Angst, ja, ist super. Puh, und dann kommst du in die Situation und dann fängt's an. Ah, da war doch mal eine Bibelstelle: Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Boah, du siehst doch gerade meine Herausforderung nicht, ne? Du siehst doch gerade die Situation nicht. Ja, spring deine Seele auf, mach dir keine Sorgen, steht doch da drin. Ja, deine Seele sagt: Wie soll ich mir keine Sorgen machen? Ja, wie soll ich das alles hinkriegen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das finanziell hinkriegen? Das geht doch gar nicht. Und so fängt's an, ja, mit Sorgen. Aber wenn du die Gewissheit hast, dass Gott für dich ist, auch wenn es vielleicht mal seelisch, weltlich schwer ausschaut in deinem Leben. Auch wenn vielleicht mal, keine Ahnung, ein Jobverlust da ist oder finanzieller Verlust da ist oder wenn du Beziehungsverlust oder was auch immer, wenn es da schwer wird, stell dich auf das Wort Gottes. Stell dich auf Jesus. Fokussier dich auf ihn und du wirst super gut herausgehen. Super gut, weil er wird dich versorgen. Er wird es tun. Und ich habe es in meinem Leben so oft erlebt. Er wird es tun. Er wird es wirklich tun. Ja, wir haben es, meine Frau und ich, wir haben es finanziell erlebt. Wir haben es mit anderen Sachen erlebt. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er lässt dich nicht in Ruhe. In Anführungszeichen, positiv in Ruhe. Sondern er wird dich versorgen. Er wird dich durchführen. Und Bei uns ging es finanziell über ein paar Jahre, wo es nicht gut ausgesehen hat. Und wirklich nicht gut ausgesehen. Also mit nicht gut meine ich gar nicht gut ausgesehen hat. Also überhaupt gar nicht gut. Also ganz, ganz schlecht. Und trotz allem ist Gott gut. Trotz allem ist Gott gut. Und trotz allem möchte ich diese Zeit im Nachhinein, in dieser Zeit, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gedacht, boah, hol mich da raus. Mach irgendwas, aber hol mich aus dieser Situation raus. Aber im Nachhinein sage ich, wow, danke, dass ich es erleben durfte. Weil so gewachsen bin ich in keiner einzigen Situation wie in so einer Situation. Ich habe Vertrauen auf, noch mehr Vertrauen aufbauen dürfen zu ihm. Ich bin im Wort noch tiefer reingegangen. Ich habe ihn noch tiefer kennenlernen dürfen. Ich habe seine Liebe noch mehr erfahren dürfen. Ich habe einfach erfahren dürfen, und wenn es für dich ausschaut, du hängst am letzten Strickchen, er holt dich ab. Er holt dich ab und setzt dich wieder ganz oben hin. Und er macht es nicht nur ein bisschen klein, ne, so, ja, dann, dass du gerade so rumkommst, sondern wenn du wirklich auf ihn vertraust, wenn du wirklich mit ihm gehst, wenn du da dabei bleibst, ne, dann hebt er dich hoch, wo du denkst, ja, endlich mal, wow, ich kann wieder atmen. Das ist für ihn nicht genug. Er hebt dich wieder an die größte Bergspitze und du wirst vorwärts gehen, und zwar im Sieg. Im Sieg wirst du vorwärts gehen. Ja? In 5. Mose 28, Vers 8 heißt es, der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Übersetzt einfach, er ist da. Er hat dem Segen befohlen, mit dir zu sein. Er hat den Engel befohlen, auf dich aufzupassen. Er hat den Engeln befohlen, dass sie dich versorgen. Er hat einfach ein Auge auf dich. Und das ist doch wow. Und mit so einer Gewissheit, dass er da ist, kannst du Vertrauen aufbauen. Und dann können Herausforderungen kommen und du kannst sagen, ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich weiß, dass er da ist, weil ich weiß, dass er mich herausführen wird. Es fühlt sich zwar in diesem Augenblick gerade nicht so gut an, ja, gebe ich zu. Bei mir hat sich's auch nicht gut angefühlt. Paar Jahre lang hat es sich nicht gut angefühlt, ganz ehrlich. Und trotzdem, uns geht's besser denn je. Uns geht's besser denn je. Uns geht's besser, als dass ich mir hätte erträumen lassen mal. Das hat Gott gemacht. Und er macht's bei dir genauso. Bleib einfach dran. Bleib einfach dran. Manche von uns, und das kann ich voll nachvollziehen, und so bin ich eigentlich auch immer wieder, wo ich mir denke, boah, Herr, na, das geht jetzt schon 3 Tage. Hol mich da jetzt raus. 3 Tage, na, du siehst, mir geht's nicht gut, meine Seele, und du siehst mein Bankkonto oder keine Ahnung. Mach doch irgendwas. Bei dir ist doch alles, na, im Wort steht drin, unsere Versorgung kommt vom Himmel. Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Und du hast doch alle Möglichkeiten. Lass doch einfach Geld regnen oder mach die 10.000 Euro in meinen Briefkasten rein von irgendjemand. Ist mir doch egal, aber hol mich da raus. 5 Tage später, boah, immer noch nichts. Herr, wo bist du? Was ist denn da los? 2 Wochen später, ich glaube, Gott ist nicht mehr für mich. Gott ist, das funktioniert alles nicht, was im Wort Gottes steht. 2 Monate später, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich bin fertig. Geht nicht mehr. Geht vorbei. Na, Gott ist nicht mehr da. Klappt alles nicht, das Wort Gottes. Ich bin so schlimm dran. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Vertrau auf sein Wort. Vertrau auf sein Wort, auch wenn es mal länger dauert. Ja, du bist ein Kind Gottes. Du bist geliebt. Du bist gesegnet, auch wenn es mal länger dauert. Manchmal ist es ein Weg. Manchmal geht es sofort. Ich weiß es nicht. Gott hat seine Gründe. Ich kann es dir nicht erklären, warum manches schneller geht und manches länger dauert. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich weiß halt einfach, dass es mal länger dauern kann. Und wir wünschen uns immer, von einem Zeitpunkt in den anderen versetzt zu sein, anstatt den Weg zu gehen. Aber Jesus musste den Weg auch gehen. Und wir haben einfach mal auch einen Weg zu gehen. Aber das Schöne daran ist, du wirst diesen Weg nicht bereuen. Wenn du da durchgegangen bist, wirst du stärker rausgehen, als wie du reingegangen bist. Du wirst, ja, danke Herr, ja. Du wirst herrlich herausgehen, wie du reingegangen bist. Du wirst was zu erzählen haben. Du wirst ein Zeugnis sein für andere. Du wirst es weitergeben dürfen. Du wirst mehr Empathie für Menschen haben. Du wirst dich besser reinfühlen können. Du wirst mehr Liebe haben für Menschen. Du wirst sehen, dass nicht, dass es einfach auch noch Mangel gibt auf dieser Welt. Du wirst dich mehr reinversetzen können, andere. Du wirst andere Menschen ganz anders abholen können. Gott wird ganz anders durch dich wirken können, weil der Kanal einfach zu ihm ganz mittlerweile ganz anders aufgebaut ist. Na, diese Tiefe zu der Tiefe wird eine ganz andere sein, von deinem Geist zu seinem Geist. Deswegen hört sich doof an, aber eine Herausforderung ist eigentlich was Gutes. Es ist eigentlich was Gutes. Keiner möchte sie. Und trotzdem dürfen wir anders damit umgehen. Und du kannst auch anders damit umgehen. Indem, dass du weißt, dass er dich liebt, dass er für dich alles tun wird und dass du gestärkt aus dieser Situation herausgehen wirst. Nimm es einfach als eine, wie beim Sport oder so, ne? Wenn du mitten in, also eine Challenge, ja, wenn du mitten im Spiel bist und gewinnen möchtest, dann musst du ja auch was dafür tun. Du kannst nicht dastehen, zum Beispiel beim Fußball, ja, kannst nicht dastehen und nichts tun und denken, wird schon irgendwie, sondern da geht's auch eine Leidenschaft, da geht's auch rein, da geht's auch wow, ne? Da wird gekämpft, da wird gespielt, da wird getan, ja, es ist wie der Siegeslauf, von dem auch die Bibel spricht. Da kannst du nicht einfach stehen bleiben, na, irgendwann werde ich schon ans Ziel kommen oder das Ziel zu mir. Nein, aber wenn du das Ziel erreicht hast, sagst du, wow, ich habe es geschafft, wow. Wieder was gewonnen, na, wieder ein Meilenstein. Und so ist es bei Herausforderungen auch. Es sollte dich anspornen, durchzugehen, voller Glauben und sagen, hey, was will links und was will rechts von mir? Ich gehe durch, weil ich werde als Sieger herausgehen. Egal, wie es ausschaut gerade, der Herr ist für mich. Nimm es als so eine Challenge und geh durch, wie ein Marathon, wenn du läufst. Ja, muss nicht gerade ein Marathon sein, kann auch was Kleineres sein oder eine andere Sportart. Geh einfach, ja, nimm es dir zum Ziel und ich gehe als Sieger heraus, weil es das Wort Gottes sagt. Halleluja. Amen. In Philipper 4, 6 bis 7 heißt es noch, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Halleluja. Sorgt euch um nichts. Ihr müsst euch, wie gesagt, haben wir vorher gehabt, um nichts mehr sorgen, sondern nimm es als Challenge an. Geh ins Gebet, sprech mit Jesus, hab Beziehung mit ihm. Sag ihm wirklich, schütt ihm dein Herz aus. Du darfst Jesus dein Herz wirklich auch ausschütten. Und wenn du das tust, auf ihn vertraust, mit ihm weitergehst, heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Indem du das Vertrauen auf Jesus setzt, indem du ihm dein Herz ausschüttest, indem du sagst, Jesus, in deinem Wort steht es, ja, wir haben es vorher gehört, du bist für mich gestorben. Du hast alles getan am Kreuz. Du hast alles vollbracht am Kreuz für mich. Wie solltest du mir nicht auch alles schenken? Ich muss mir keine Sorgen machen. Du wirst mich reich beschenken. Du wirst mich da rausholen. Indem du dein Vertrauen darauf setzt, wird der Friede Gottes über dich kommen und deine Gedanken bewahren. Und das hatten wir vor 2 Wochen. Es ist ganz wichtig, deine Gedanken zu bewahren. Weil es ist ganz wichtig, deine Gedanken vor der Abwärtsspirale zu bewahren, weil dann geht's mit deinen Gefühlen, mit deinem Reden und mit allem bergab. Und deswegen ist es so wichtig, dass du innerlich einfach auch bei Herausforderungen diesen Frieden hast, gute Gedanken hast, dich freust. Ja, wir dürfen mit Danksagung zu ihm kommen. Dankt Gott alle Zeit. Alle Zeit steht im Wort. Dankt ihm alle Zeit. Jetzt sagst du, für die Herausforderung kann ich ihm doch nicht danken. Na, du sollst ihm vielleicht nicht gerade für den Mangel danken, aber du kannst ihm dafür danken, dass er dich rausholt, dass er es vollbracht hat, dass er dir sein Wort gegeben hat, dass er bei dir ist, dass er dich so sehr liebt. Dafür kannst du danken. Amen. Nicht für das Schlechte danken. Oh, danke, Herr. Nein, das sollten wir jetzt vielleicht nicht tun, aber du kannst ihm danken, dass du weißt, dass du als Sieger herausgehst. Erwarte Gutes. Ja? Wir hatten es vorher auch mit Hunger in der Begrüßung. Du brauchst Hunger. Wenn du keinen Hunger hast, wenn du keine Erwartung hast, wenn du nicht den Hunger hast, die Erwartung hast, dass es gut ausgeht, schwierig. Es ist wie in 2. Könige 4, 2 bis 7, da steht, Elisa sprach zu der Frau, zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortete, also die Frau hatte kein Geld zu dieser Zeit. Sie antwortete, deine Magd hat nichts im Haus, als nur einen Krug mit Öl. Er sprach, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen. Leere Gefäße und nimm nicht wenige und geh hinein und schließ die Tür hinter dir. Und deinen Söhnen zu und gieße Öl in alle diese Gefäße. Und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß, Herr. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und so weiter. Solange Gefäße da waren, solange der Hunger da ist, floss immer Öl. Es floss und floss und floss und floss. Sobald der Hunger aufgehört hatte, du gesagt hast, ich bin jetzt voll, ich bin jetzt gesättigt, brauche nichts mehr, da versiegt dir das Öl. Und das ist wirklich auch, das ist im alten Bund, aber das ist wirklich ein Bund auch jetzt im Geistlichen. Solange du Hunger hast, Erwartungen hast, vorwärts gehst, fokussiert bist, ja, dann wirst du gefüllt. Du wirst immer gefüllt mit frischem Öl. Die Herrlichkeit Gottes durchströmt dich. Sie durchströmt dich so sehr, dass sie auch aus dir herausgeht. Aber wenn du zu dem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, Herr, heute nicht, heute reicht's mit dir. Heute brauche ich nichts. Oder du beschäftigst dich mit weltlichen Sachen. Du ziehst nicht mehr. Ich meine, wir machen die Gymnastikübungen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht lächerlich, ja, reinzuziehen aus dem Geistlichen, was rauszuholen ins Natürliche. Was denkt ihr, was macht ihr hier? Aber es bekundet deinen Hunger. Es bekundet deinen Hunger, dass du mehr willst von ihm. Es bekundet deinen Hunger, dass da noch mehr ist für dich. Und nur wenn du diesen Hunger hast, ja, nur wenn du diesen Hunger hast, dann wird's fließen, dann wird auch mehr kommen, weil sonst versiegt's irgendwann. Und das ist auch ganz wichtig bei deiner Versorgung. Geb dich nicht mit irgendwas zufrieden. Geb dich nicht mit Kleinigkeiten zufrieden. Ja, jetzt ist ja schon ein bisschen besser geworden. Nein, stell dich aufs Wort und sag, ich will alles, was du hast für mich, Herr Jesus. Ich will alles, was du vorbereitet hast. Und da ist viel. Nämlich, er hat dich gesegnet mit jedem himmlischen Segen, den es überhaupt gibt. Alles ist Ja und Amen in ihm. Und er hat es einfach vollbracht. Und da ist alles. Du und ich werden größere Wunder vollbringen hier auf dieser Welt als er. Das hat er uns zugesagt. Da ist mehr. Aber da brauchst du Hunger. Da brauchst du eine Erwartung. Da gibt's nichts mehr mit Zweifel oder irgendwie, dem seine Nase im Gottesdienst hat mir jetzt nicht so gefallen gestern, deswegen weiß ich auch nicht mehr, ob ich in die Gemeinde komme. Hallo, es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nicht um die Nase von deinen Nachbarn, es geht um Jesus. Es geht um Jesus und es geht um dein Leben hier in dieser Welt. Deswegen, sei hungrig. Sei hungrig. Weißt du, im Geistlichen darfst du die ganze Zeit hungrig sein. Da ist es egal, wie dick du wirst im Geistlichen. Da solltest du weiter und weiter und weiter. Da solltest du dir alles, was da von Jesus kommt, wohlgemerkt im Geistlichen, solltest du mitnehmen. Und wenn da noch ein Häppchen ist, nimm's mit. Ja? Da noch eine Nachspeise, nimm sie mit. Ja? Sei da nicht zurückhaltend. Im Natürlichen, bitte sei ein bisschen zurückhaltender. Genau. Aber im Geistlichen darfst du einfach alles abräumen. Die ganze Palette, das ganze 10-Gänge-Menü, was vorbereitet ist, nimm's mit. Es ist für dich. das ist wirklich, sei hungrig und wisse, was du schon alles bekommen hast, weil es ist da. Jesus hat es vollbracht an Ostersonntag. Er hat es vollbracht. Du kannst keins mehr draufsetzen. Und es ist alles in dir, auch das hat man schon. Es ist so schön zu vergleichen immer wieder, ich mache das immer gern, mit so einem Samen. In so einem Samen, wenn du den einpflanzt, da ist alles enthalten. Du pflanzt einen kleinen Kern oder einen kleinen Samen in die Erde und es kommt ein riesen Apfelbaum raus zum Beispiel. In diesen Samen ist aber alles drin. Es ist alles drin, was es zu diesem Apfelbaum braucht, inklusive, dass er Früchte trägt, ja, schöne Früchte, die dann auch noch süß schmecken, ist alles in diesem kleinen Samen drin. Oder wenn du lieber Kirschen magst, dann im Kirschen. Oder was weiß ich, was du möchtest. Aber es steckt alles in diesem Samen drin und es geht auf. Du und ich sind nicht aus einem vergänglichen, sondern aus einem unvergänglichen Samen geboren, aus dem Wort Gottes. In dir steckt alles drin, was du benötigst für dein Leben. Alles. Alles steckt drin. Du hast alles, was du brauchst. Alles. Deswegen brauchst du auch nicht mehr sagen, ich kann nicht. Oder es geht nicht. Es steckt alles in diesem Samen drin, in dem Wort Gottes. Da steckt's drin. Das Einzige, was du brauchst, und das braucht dieser Same auch, ist die richtige Umgebung. Der braucht Wasser, er muss gegossen werden, er braucht Sonne, wenn er dann aufsprießt. Er braucht die richtige Umgebung. Na, wenn du einen Apfelkern in der Wüste einpflanzt, wird wahrscheinlich nicht der Apfelbaum rauskommen, den du erwartest. Es war nicht seine richtige Umgebung. Und genau so brauchst aber auch du die richtige Umgebung. Du brauchst einfach das in dir, braucht das Wort Gottes, um zu wachsen. Es braucht die Herrlichkeit Gottes, um aufzugehen. Es braucht die Beziehung zu Jesus, es braucht die Liebe, der sich um dich kümmert. Der sagt, wow, der dich mal wieder aufbaut. Da, komm, schon wieder ein paar Zentimeter heute gewachsen heute Morgen. Da, ein roter Apfel, wow, cool, es kommen Früchte aus dir heraus. Es braucht die richtige Umgebung. Es braucht die Umgebung von ihm. Es braucht die himmlische Umgebung. Es braucht, wie gesagt, das Wort Gottes für dich. Es braucht die Meditation. Es braucht einfach den Fokus auf ihn. Und du wirst sehen, wie du immer weiter wächst und weiter wächst. Auch so ein Apfelbaum hat vielleicht mal die eine oder andere Herausforderung, wenn mal ein schlechtes Jahr ist oder so, ja. Aber der Gärtner kümmert sich drum. Er sorgt um ihn. Genauso kümmert sich auch Jesus um dich. Er sorgt für dich. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut ausschaut. Aber wisse, es ist alles drin, was du brauchst. Es ist alles drin. Sag niemals wieder, ja, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt oder da, wo ich aufgewachsen bin, da war es einfach so schlimm und deswegen kann ich jetzt heute das nicht tun, was eigentlich Gott mir ins Herz gelegt hat. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist alles drin, was du für dein Leben benötigst, was Gott für dein Leben geplant hat. Es ist alles gelegt. Es muss nur raus. Es muss nur raus. Es muss raus. Also, nicht deine Kindheit. Vielleicht hast du schlimme Erfahrungen gehabt. Vielleicht hast du auch Mobbing erlebt. Oder keine Ahnung, deine Eltern haben dich nicht geliebt. Oder was auch immer, schlimme Sachen erlebt hast. Oder du bist in ganz armen Verhältnissen groß geworden. Hallo. Es hält dich nicht auf. Es hält dich nicht auf. Es kann dich nicht aufhalten, weil das Wort Gottes ist größer. Das Wort Gottes ist stärker. Und egal, wie du aufgewachsen bist, egal, wie es dir noch gestern ging, es ist egal. Triff heute die Entscheidung und sag, alles ist in mir. Alles ist da. Jesus ist für mich. Ich gehe vorwärts. Ich setze meinen Fokus auf ihn. Und ich lebe das Leben, was er für mich geplant hat. Halleluja. Lass dich aufsprießen, ja, und ich habe gerade einfach so ein Bild, wirklich so wie gerade wirklich so wunderschöne Blumen aufgehen, ja, auch am Livestream, wie wunderschöne Sachen einfach aufgehen, wie Früchte, wie du Frucht trägst. Lass dich nicht leider deckeln von irgendwelchen Gedanken von irgendwelchen Vergangenheitssachen. Lass dich nicht weiter deckeln, sondern steh auf, komm zu dieser Schönheit, was Gott für dich vorbereitet hat. Komm dahin, ja, mach ihn zu deinem Fokus und lass dich einfach von ihm gießen. Lass dich einfach von ihm dich verwöhnen und du wirst aufsprießen. In 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Er hat uns alles gegeben, auch Kraft. Ja? Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um dieses Leben zu leben. Und da dürfen wir uns nicht aufhalten lassen. Keinesfalls. Lass dich nicht entmutigen. Wirklich. Du bist wunderbar. Du bist wunderschön. Wunderschön. Egal, was jemand zu dir sagt, nimm es nicht an, wenn es was Negatives ist, sondern seh das Wort Gottes und es sagt, du bist genial. Du bist genial und Gott liebt dich. Halleluja. Das lässt mich jetzt nicht los. Ich glaube einfach, dass vielleicht auch am Livestream die eine oder andere Person da ist, die sich wirklich abgelehnt immer wieder fühlt, die vielleicht auch mit Mobbing zu kämpfen gehabt hat in der Vergangenheit. Und ich möchte jetzt einfach kurz beten, weil ich hänge jetzt da dran und komme sonst nicht mehr weiter. Genau. Herr, ich danke dir wirklich für die Person, die es jetzt da betrifft, die vielleicht in ihrer Kindheit abgelehnt wurden, die vielleicht auch in Armut aufgewachsen sind, die immer irgendwo, ja, immer das Gefühl hatten, sie werden gedeckelt, da ist mehr, aber irgendwie kam es nie vor, weil es wurde immer gedeckelt, weil sie auch immer gesagt haben, ich kann das nicht oder ich bin minderwertig oder was auch immer. Ja, wo auch vielleicht noch, ja genau, Minderwertigkeitskomplexe auch vielleicht noch in dem einen oder anderen Bereich sind. In den Namen Jesus, das setze ich jetzt frei über jede Person hier und am Livestream, im Namen Jesus, jede Minderwertigkeit, jeder Deckel muss jetzt weichen in dem Namen Jesus und ich spreche da jetzt Leben hinein in Jesu Namen. Jeder Deckel, jedes Gefängnis geht, jeder Geist der Minderwertigkeit weicht jetzt im Namen Jesus und ich spreche Leben hinein und ich danke dir, Herr, dass jetzt das wirklich aufblüht, Herr. Ich danke dir, Herr, dass da viel Frucht jetzt auch herauskommt, dass eine ganze Blumenwiese, die jetzt einfach so aufgeht und ich danke dir, Herr, dass jeder Deckel da jetzt verschwindet in Jesu Namen. Amen. Danke, Herr. Amen. Amen. Wie gesagt, alles, was du brauchst, ist die richtige Umgebung. Sei dir bewusst, was du in ihm hast. In Markus 11, Vers 24 heißt es, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glaubt es einfach, ja. Glaubt einfach an das Wort Gottes. Glaubt einfach, wenn ihr mit einer Bitte an Gott kommt, dass ihr es empfangen habt. Empfangen habt. Wir leben im Geistlichen. Alles ist da im Geistlichen. Und mit unserer Übung, auch wie gesagt, wenn sie ab und zu doof ausschaut, ja, ist einfach dafür da, das Geistliche ins Natürliche zu holen. Das machst du jetzt nicht in dem Moment, wo du die Hand hochhebst, oh, jetzt ist es da. Es ist symbolisch gedacht, aber es ist symbolisch gedacht, dass du es im Geistlichen ergreifst, da wo es da ist, ja. Gott hat dir alles geschenkt. Du hast alles in dir. Wir haben es gerade gehört, ja. Im Geistlichen ergreifst, im Glauben ergreifst und hier runterholst. Du siehst es noch nicht, aber es ist da. Es ist da. Und darauf darfst du dich stellen. Es ist da. Und wenn es mal länger dauert, so ein Apfelbaum wächst auch nicht in 2 Stunden oder in 2 Tagen, auch wenn es mal länger dauert, es wird ein Apfelbaum draus, sorry. Und es werden Äpfel draus wachsen. Es wird einfach so sein. Wenn der Apfelbaum in der richtigen Atmosphäre aufwächst, kommen einfach Äpfel hervor. Es wird so sein. Er wird blühen. Und genauso ist es bei dir. Genauso ist es bei dir. Du wirst aufgehen, auch wenn es in dem Moment nicht so ausschaut. Diese geistliche Verheißung, die du dir gerade gezogen hast, die ist da, auch wenn du sie noch nicht siehst, auch wenn es ein paar Tage dauert. Bei mir, ich will es jetzt keinen entmutigen, bei mir hat es ein paar Jahre gedauert. Manche Sachen sind aber auch sofort gekommen. Also je nachdem, aber es ist da. Es wächst und wächst. Und wächst. Es wird besser und besser und besser. Es wird herrlicher und herrlicher und herrlicher in deinem Leben. Wenn du dranbleibst, Wenn du dranbleibst, nimm's wirklich für dich. Grab den Apfelbaum nicht wieder aus, wenn er mal 2 Wochen gewachsen ist oder einen Monat. Grab ihn nicht wieder aus und guck, oh, hat er schon Wurzeln geschlagen? Ist schon was passiert? Damit machst du es kaputt. Sondern bleib dran, lass ihn zu und lass ihn einfach wachsen. Lass ihn wachsen. Deine Seele sagt, komm, guck mal, komm, ein kleines bisschen können wir noch mal gucken. Ne? Ist er da schon, hat er schon eine kleine Wurzel? Ja, und beim Ausgraben hast du die Wurzel kaputt gemacht, blöd gelaufen. Nein, bleib dran, bleib wirklich dran. Vertrau auf ihn, vertrau wirklich darauf. Und du wirst wirklich sehen, wie sich Dinge verändern, wie Minus ins Plus kommt. Einfach Geduld. Ja, wir haben Geduld bekommen im Geist. Auch das darf man ziehen. Ich ziehe mir das immer, auch immer wieder. Mehr Geduld. Auch für meine Seele mehr Geduld. Aber es wird einfach so sein. Es wird einfach so kommen. Und darauf dürfen wir uns stellen. Und davon lass dich auch bitte von keinem anderen abbringen. Es wird passieren. Es wird wirklich passieren. Und ja, wie gesagt, ich bringe jetzt das Beispiel doch noch. Ich habe schon öfters hier gesagt, aber ich bringe es einfach nochmal. Wir sind wirklich von Minus im Finanziellen, von monatlich mit den ganzen Ausgaben. Wir hatten am Schluss minus 2000 Euro und das jeden Monat. Minus 2000 Euro. Hatten Schulden von einer Dreiviertelmillion fast. Und dann stehst du da. Und denkst dir, und deine Seele sagt, ja. Und Gott, habe auch Gott gesagt, Herr, Himmel, ne, alles aus Gold, jetzt ein paar Goldbahnen, das wird schon helfen, ne? Lass sie einfach mal runterregnen, ein paar Diamanten, ne? Das kann jetzt nicht so schwer sein. Hallo, ich greife die Diamanten jetzt im Glauben und hol sie runter, ne? Eine Sichtbare irgendwie hat vielleicht mein Glauben nicht ausgereicht, jedenfalls habe ich sie in dem Moment nicht gesehen, die Diamanten, und trotzdem waren sie da. Und trotzdem waren sie da. Von Minus ins Plus. Uns geht's heute finanziell besser denn je. Ja? Besser denn je. Kein Minus mehr, keine Privatinsolvenz, kein gar nichts, sondern Gott hat uns da rausgeholt. Gott hat uns rausgeholt. Und das Minus von den 750.000 ist jetzt auch mehr oder weniger ins Plus gekommen, weil einfach der Gegenwert da ist. Versteht ihr? Und das ist Gott. Das ist Gott. Und ich möchte jetzt da, wie gesagt, euch ermutigen. Das kann bei euch genauso passieren. Und ich sage euch ganz, ganz, ganz ehrlich, um das einfach zu verdeutlichen, weil einfach so, ha ja, da musst du das so machen und dann ist alles gut. Ja. Das ist nicht so meine Art, sondern ich will es immer so ein bisschen belegen. Und ich sage euch ganz ehrlich, in dieser Situation damals, das war wie eine Mauer. Es war wie ein Berg. Wie soll ich jemals über den Berg kommen? Wie soll das jemals gehen? Ich hab's nicht gewusst, ich hab's auch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment. Und meiner Seele, die ging's alles andere als gut. Ich hab zu Gott geschrien, ich hab alles Mögliche gemacht. Aber ich hab auch eins gemacht. Ich hab das Wort Gottes genommen. Ich hab das Wort Gottes immer genommen und hab gesagt, da drin steht's. Ich weiß nicht wie, Herr, aber in deinem Wort steht, dass ich als Sieger aus dieser Situation herausgehen werde. Ich weiß nicht, wie du's machst. Und ich habe immer mehr im Wort geguckt, was das Wort Gottes auch finanziell sagt, in der Situation jetzt. Und ich habe immer mehr herausgefunden, Gott will nicht, dass ich arm bin. Gott will nicht, dass es mir schlecht geht. Gott will es einfach nicht. Und ich habe gesagt, wenn es in deinem Wort steht, dann glaube ich es dir. Und wie gesagt, bei mir hat es für meine Seele, leider für meine Seele, nee, eigentlich nicht im Nachhinein. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. Aber es ist passiert. Aber in dieser Zeit, muss ich auch ganz ehrlich sagen, na, in dieser Zeit, trotz allem, hat Gott uns immer versorgt, übernatürlich. Immer irgendwie. Rechnerisch gesehen waren es immer diese minus 2000. Rechnerisch. Und trotzdem hat er es immer irgendwie gemacht. Wir hatten immer zu essen, wir hatten immer was zu anziehen, wir hatten immer genug, um zu leben und sogar noch zu geben. Wir haben auch da unseren Zehnten weitergegeben. Wir haben auch da in das Reich reingesät. Trotz allem, wir hatten trotzdem genug. Und es hat immer ausgereicht. Aber Gott war es nicht genug, sondern er hat uns da rausgeholt und hat uns nochmal eins höher gehoben, sodass wir ja einfach in einer anderen Fülle leben dürfen heute, wenn ich ehrlich bin. Und das ist einfach eine Ermutigung. Und es funktioniert in allen Bereichen. Ja? Gesundheitlich hat er bei mir das Gleiche gemacht. Auch da habe ich schon oft erzählt, möchte ich jetzt nicht nochmal erzählen, sonst möchte ich euch da nicht langweilen. Aber ich will einfach sagen, egal wie aussichtslos die Situation für dich ist, nimm es für dich an. Nimm es für dich an und bleib standhaft. Bleib im Glauben dran und du wirst es sehen, dass du es hast. Du hast es. Halleluja. Und das ist wow. Das ist wirklich wow. Und ich möchte noch zum Schluss noch auf ein kleines Ding eingehen. Das ist mir am Anfang auch passiert und ich möchte euch einfach davor bewahren, dass ihr das Gleiche macht, weil dann dauert es noch länger. Und zwar schauen wir uns da am besten das Volk Israel an. In 4. Mose 14, 1-3. Und zwar das Volk Israel hatte die Wüstenwanderung, ja, die haben ein Wunder nach dem anderen erlebt, ne, die Wolkensäule, die Feuersäule, Gott hat sie versorgt und alles Mögliche ist passiert. Also die haben ein Wunder nach dem anderen letztendlich gesehen, schon allein, dass sie aus der Sklaverei befreit wurden und die Israeliten, die Ägypter sie noch überhäuft haben mit Geschenken, ist ja schon mal ein Riesenwunder. Dass keiner krank war beim Auszug, ne? Das waren ja nicht nur 50 Leute, sondern es waren ein paar mehr. Auch das ist schon mal ein Riesenwunder. Und trotzdem, 4. Mose 14, 1-3. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt der Herr uns in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Jetzt sagt er, ihr Israeliten, ne, was ist denn da schon wieder los? Wenn ich als Israelit da gewesen wäre, ich hätte Gott gelobt. Ich hätte Herr gepriesen und egal, was mir da in den Weg gestellt wurde, ich wäre vorwärts gegangen. Ne? Weiß ich nicht, ob du es getan hättest, aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch heute noch, wenn Herausforderungen kommen, muss ich meine Gedanken schon stark sammeln, um nicht in Klage, in Selbstmitleid und in Jammern zu fallen. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss da schon immer noch, also bei mir fließt es noch nicht ganz, dass ich immer gleich dankbar bin, wenn eine Herausforderung kommt. Deswegen auch die Predigt heute. Predigt auch für mich selber, dass ich es als Challenge annehme. Aber es ist nicht gleich so, dass ich wow sage, ja, cool, schon wieder eine Herausforderung, ich kann wieder wachsen im Herrn und ich gehe wieder vorwärts, liebe Seele, was sagst du dazu? Wow, cool, ne? Ist noch nicht so, ich bin dran. Deswegen, aber der Größte, was heißt der Größte? Blöd ist einfach, wenn wir anfangen wirklich zu jammern. Ja, wir dürfen den Herrn gern unser Herz ausschütten. Kein Problem. Auch das ist mal dran. Einfach zu sagen, Herr, warum und wieso. Es ist einfach mal auch von der Seele das zu reden. Alles okay. Alles okay. Aber dann sollten wir irgendwann wieder zurückkehren und sagen, den Fokus auf Jesus richten und sagen, es geht weiter. Ich gehe als Sieger aus dieser Situation heraus. Mir wird alles gelingen, was ich anpacke. Es wird gut enden. Herr, du machst es. Herr, du tust es. Herr, wow, danke, Herr. Also einfach wieder von der Jammerhaltung, Fokushaltung. Wenn du es gleich schaffst, Fokushaltung, noch viel besser, ja, noch wow, ja, bin ich auch noch dran bei der einen oder anderen Herausforderung immer wieder. Aber es bringt nichts. Jammern zieht dich runter. Es zieht dich einfach nur runter. Das andere, das Wort Gottes, baut dich auf. Es baut dein Glauben auf. Es hilft dir. Es hilft dir, weiter zu blühen. Es hilft dir, weiter zu wachsen. Also gib nicht auf. Ich möchte dich wirklich heute Morgen ermutigen. Gib nicht auf. Und ich glaube einfach, da sind einige, die hier zuhören, auch oder vielleicht auch die hier sitzen, die Herausforderungen gerade haben. Ja. Und gib da einfach nicht auf. Vielleicht hast du gerade keine Herausforderung. Aber dann auch, bleib fokussiert. Bleib fokussiert. Umso leichter hast du es bei der nächsten Herausforderung. Umso leichter toucht dich die nächste Herausforderung gar nicht, weil du einfach so in dieser Herrlichkeitswolke letztendlich, weil du so mit Jesus gehst, wo du sagst, ja, was soll's, dann na, wird schon wieder. Gehe ich einfach drüber. Aber fokussier dich auf ihn. Und sei nicht entmutigt. Sondern guck einfach auf ihn. Er ist deine Quelle. Er ist es, den du brauchst. Er ist es, ja, der dir alles letztendlich gibt. Und da nochmal die Bibelstelle einfach vom letzten Mal vor 2 Wochen, Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit ihr euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wenn wir sein Denken haben, wenn wir so denken wie er, weißt du, wenn da eine kleine Herausforderung vom Teufel kommt, dann wird Gott nicht sagen, oh, was soll ich jetzt tun? Oh, ist alles so schlimm. Oh, damit kann ich nicht umgehen. Nein, Gott ist souverän. Gott steht über allem. Und er sagt, hey, kein Fokus für dich. Kein Fokus für dich. Geh einfach dagegen mit dem Wort Gottes. Nimm deine Autorität und geh dagegen. Bleib dran und es wird, dass du zum Sieger herausgehst. Es wird so kommen. Das ist seine Zusage. Und so ist Gott. So ist Jesus gewesen. Jesus, ich fand es so krass. Jesus, die Juden und die Pharisäer und so, die wollten ihn schon viel früher umbringen. Es steht jedes Mal drin, es war nicht seine Zeit und Jesus ging wieder weiter. Jesus hat zu denen, die hat ihn so richtig, sage ich jetzt mal, was sie so richtig reingestochen hat, den Pharisäern auch, ja. Also die mussten innerlich, die haben gekocht, ne? Die hatten schon die Steine in der Hand. Und es steht drin, aber es war noch nicht seine Zeit und Jesus ging weiter. Gott kümmert sich um dich. Gott sorgt für dich. Trau auf ihn. Jesus hatte den Fokus auf seinen Vater. Hab du den Fokus auf Jesus. Und du wirst aus jeder Situation auch wieder herausgehen. Es ist noch nicht deine Zeit. Es ist noch nicht die Zeit. Es ist nicht deine Zeit, dass er in Armut lebt. Es ist nicht deine Zeit, dass du keinen Job mehr hast. Es ist nicht deine Zeit, dass du in Trauer verfällst. Es ist nicht deine Zeit, dass du nicht geliebt bist oder was auch immer. Dann setz es einfach für deine Herausforderung ein. Und geh heraus. Und geh heraus. Weißt du, er hat es dir zugesagt. Er hat es dir zugesagt, dass du die Fülle haben darfst. Er hat es dir zugesagt, dass er arm geworden ist, damit du reich bist. Er hat es dir zugesagt, seine Liebe. Er hat dir alles zugesagt. Es ist nicht deine Zeit, hier auf dieser Welt in so einer Herausforderung zu bleiben. Sondern für dich ist es Zeit, rauszugehen. Voller Kraft, voller Stärke, voller Autorität, das Evangelium weiterzugeben, Kranke zu heilen, Tote aufzuerwecken und Gebundene zu befreien. Das ist deine Zeit. Wir leben in der Gnadenzeit. Wir leben in der Zeit, wo alles möglich ist. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles. Lass dich durch nichts entmutigen hier auf dieser Welt, sondern fokussier dich auf ihn. Nimm das, was er für dich hat. Nimm ihn, zapf ihn an. Alles ist möglich in deinem Leben. Alles. Und schaut's noch so SCH aus. Alles ist möglich. Alles. Alles. Alles. Alles. Und das nimm bitte mit. Das nimm bitte mit heute Morgen. Dass alles, alles, alles möglich ist. Alles. Auch in deinem Leben. Und ich habe jetzt einfach zum Schluss noch den Eindruck, dass wirklich Menschen hier sind oder vielleicht auch am Livestream sind, die gerade wirklich entmutigt sind, die gerade in Herausforderungen auch sind und, wie ich es vorher gesagt habe, vielleicht auch voll vor so einer Wand stehen und nicht weiter wissen. Und ich möchte einfach für euch beten, ja, dass diese Wand wirklich verschwindet, dass dieser Berg wirklich geht. Ich möchte uns alle wirklich auch im Gebet nochmal so richtig ermutigen. Ich glaube einfach, dass der Herr, da hatte ich vorher so das Bild während der Predigt, so einen neuen Raum auch aufmacht, wo wir reingehen dürfen, wo wir wirklich neu auch zugerüstet werden, ja, so ein Raum, wo wirklich die Pflanze, sage ich mal, ich habe das so bildlich gesehen, wo die Pflanze, die Blume, der Baum oder was auch immer, was Gott halt bildlich gesagt in dich hineingelegt hat, wo wirklich so richtig aufgeht, ja, so ein Herrlichkeitsraum letztendlich. Und da möchte ich einfach für uns noch zusammen beten. Also das heißt, wenn ihr auch möchtet, da gemeinsam mitzubeten, dann steht einfach bitte auf und wir gehen gemeinsam da rein. Lasst uns in Sprachen beten. Karabashandra basikara basandra barabashikara basandra libie sandra barabashikoro boho pidararararara basandra sabarabashandra basikoro boho pidararababashandra. Einfach weiter beten im Geist. Auf geht's. Und das Lobpreisteam kann bitte nach oben kommen. Karabashandra basabararabashandra barabashandra barabashandra barararabashandra. Auch Sprachengebet ist ein Gebet der Hingabe, ne? Ist ein Gebet der Hingabe. Also da geht mehr. Karabashirararabashandra barabashandra. Tirararabashikarabashandra barabashandra barabashandra. Levia sandra bashiadra basandra barabashandra barabashandra barabashikarabashandra. Und Herr, ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir wirklich, Herr, wo Menschen heute da sind, die wie vor so einer Wand stehen, die wirklich vor Herausforderungen stehen, Herr. Ich danke dir, Herr, du hast in deinem Wort zugesagt, du bist da, Herr Jesus, und ich danke dir, Herr, dass diese Mauer jetzt eingebrochen wird. Ich danke dir, dass dieser Berg zum Tal wird. Ich danke dir, dass diese Herausforderung jetzt geht in dem Namen Jesus und dass Herrlichkeit einzieht in jedem Bereich unseres Lebens. Im Namen Jesus spreche ich jetzt Leben hinein. Ich spreche Herrlichkeit hinein. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für finanzielle Fülle, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass Gelder fließen, Herr. Ich danke dir, wo jetzt was noch, der Tobi hat es vorher schon gehabt. Das hat man schon, da hatte ich einfach nochmal auch am Livestream, Herr, für Menschen, wo jetzt Geld blockiert ist. Ich danke dir, dass das Geld fließt in dem Namen Jesus, Herr. Ich danke dir, dass Tresore aufgehen und Geld fließt, Herr, in Jesu Namen, Herr. Ich habe auch den Eindruck am Livestream, Herr, du hast gerade Angst oder Sorge um deinen Job. Im Namen Jesus danke dir, dass jede Angst weicht. Ich danke dir, dass ein besserer Job noch drauf wartet, Herr. Ich danke dir, dass Menschen ihre Arbeitsplätze behalten dürfen im Namen Jesus. Ich bete, Herr, dass sie da wirklich aufgehen dürfen, auch an Arbeitsplätzen, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass jeder Bereich unseres Lebens jetzt von deiner Herrlichkeit durchflutet wird. Ich danke dir, Herr, dass du der Sieger bist über allem, dass du es vollbracht hast, Herr. Ich danke dir jetzt auch für einen neuen Raum, den ich gesehen habe, der aufgeht, Herr, für eine neue Zurüstung, Herr, für jeden Einzelnen, Herr, der hier ist, Herr. Ich danke dir, dass wir wirklich in dem Glauben, in dem Vertrauen vorwärts gehen, Herr, dich uns auf dich fokussieren, nicht auf die Welt fokussieren. Ich danke dir, Herr, dass noch mehr Herrlichkeit unser Leben durchspült, Herr, und auch rausfließt aus unserem Leben, Herr, in unsere Umgebung hinein, in unsere Familien hinein. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für mehr Himmel auf dieser Erde, Herr. Danke, dass wir den Himmel auf diese Erde reinbringen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass du so viel hast, Herr. Danke, Herr, dass jeder Einzelne jetzt auch wirklich aufblüht, Herr. Diesen Samen, was du hineingelegt hast, der von dir kommt, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass der Same aufgeht. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Mehr von dir, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen touchst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wirklich bildlich gesehen, dass diese Bäume, diese Pflanzen jetzt wachsen, Herr, weil du unsere Quelle bist. Und egal, in deinem Wort steht geschrieben, egal was da herum ist, wir sind an dieser Quelle und wir werden immer blühen, zu jeder Jahreszeit blühen. Halleluja. Und das spreche ich jetzt zu, jedem Einzelnen. Du wirst blühen. Du wirst wirst blühen. Zu jeder Jahreszeit wirst du blühen. Egal, was die Welt macht, egal, was die Welt tut. Dein Leben, du wirst blühen. Dein Umfeld wird blühen. Du wirst in deinem Job blühen. Du wirst in deiner Familie blühen. Deine Kinder werden aufblühen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du wirst rausgehen, Herr. Ja, du wirst rausgehen und du wirst blühen. Leute werden die Früchte sehen. Leute werden die Früchte nehmen und sie werden von Jesus hören. Sie werden Jesus in ihr Herz aufnehmen, denn du wirst blühen. Und wenn dunkle Zeiten in deinem Umfeld sind, du wirst blühen. Du wirst ein Baum sein, der an der Quelle ist, wo die Menschen sich versammeln, wo sie zu essen haben, das Wort Gottes, wo sie einfach den Frieden erfahren, wo sie dich erfahren dürfen, Herr Jesus. Danke, danke, danke dafür einen neuen Raum. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Okay. Jetzt machen wir mal eins. Derjenige, der heute jetzt wirklich noch vor Herausforderungen steht oder stand, besser gesagt, weil wir haben gerade dafür gebetet, ja, auch du am Livestream, wenn du Herausforderungen hattest, ja, dann mach jetzt wirklich eins. Sing einfach, wirklich voller Hingabe jetzt mit. Sing es dieser Herausforderung zu. Jesus hat's vollbracht. Du lebst in seinem Sieg. Die Herausforderung ist kein Fokus mehr in deinem Leben. Die Herausforderung muss weg sein. Der Teufel hat verloren. Jeder Mangel muss aus deinem Leben gehen. Sing es wirklich. Sing es wirklich in diesem Bewusstsein. Noch eins gerade gesehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es hier ist oder am Livestream ist, aber du hast immer, oder in der Vergangenheit zumindest, immer so die Gedanken gehabt, boah, ich habe nie Glück in meinem Leben. Ich bin immer so verfolgt vom Pech. Ja? Ich habe irgendwie, allen anderen geht es immer besser als mir und bei mir fällt nie was Gutes zu. Ja? Ich irgendwie mein ganzes Leben kämpfst du schon mit solchen Gedanken. Ich weiß nicht, ob es am Livestream ist oder hier ist. Gibt es hier jemanden, der immer mal wieder solche Gedanken hat? Okay. Okay. Kommt mal vor. Auch am Livestream ganz, ganz besonders hatte ich das. Da gibt es auch welche, die diese Gedanken hatten. Kommt weiter, Herr Sus. Meine Hand ist zu. Kommt noch weiter. Genau. Und ich habe einfach von Gott, vom Heiligen Geist so das Wort gehabt, ja. Ab heute ändert sich's, ja. Ab heute ändert sich's. Setz einfach deinen Fokus auf Jesus. Es geht hier nicht um Glück oder um Pech. Es geht um den Sieg von Jesus. Und der Sieg von Jesus gilt auch für dich in deinem Leben. Der Sieg für Jesus gilt für dich. Er hat's vollbracht in deinem Leben. Es geht nicht mehr, oh, was für Glück oder irgendwas ist, kein Zufall. Sondern Gottes Versorgung, Jesus Versorgung ist da. Sie ist da in deinem Leben. Und das spreche ich dir jetzt zu. In dem Namen Jesus. Diese Versorgung ist da. Jesus hat's vollbracht in deinem Leben. In deinem Leben hat er's vollbracht. Und alles, was der Teufel versucht hat, ja, dich zu deckeln, runterzuhalten, ja, wo nichts geklappt hat, im Namen Jesus, da ist jetzt eine Kehrtwende, eine neue Zeitwende in Jesu Namen. Und das spreche ich auch dir zu, eine neue Zeit, eine Zeit der Versorgung, des Überflusses. Und zwar jetzt in jedem Bereich deines Lebens, im Namen Jesus. Danke, Herr, da fließt jetzt Leben hinein, mehr von dir, Herr Jesus. Du hast vollbracht. Der Überfluss ist da. Danke, Herr. Und im Wort steht, alles, was du anpackst, wird dir gelingen. Und es gilt für dich, auch für dich am Livestream. Alles, was du anpackst, wird dir gelingen. Und nimm's für dich. Alles, was du anpackst, wird dir in Zukunft gelingen. Alles. Der Herr kümmert sich drum. Du musst nichts machen. Vertrau einfach auf ihn. Und der Herr macht's. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, danke, Herr. Ich habe auch noch den Eindruck gehabt, einfach, wenn du noch mit einem körperlichen Symptom da bist, auch das hat Jesus vollständig am Kreuz bezahlt. Ja, und auch das darfst du einfach in Anspruch nehmen. Jesus hat den Sieg drüber und damit hast du auch den Sieg drüber. Also, ja, wenn du jetzt noch körperliche Symptome hast, lass uns das noch einmal jetzt singen. Und sing's wirklich zu diesem körperlichen Symptom, dass Jesus den Sieg darüber hat, ja? Dass du im Sieg mit ihm lebst. Mach's dir's wirklich bewusst, ja? Ich weiß nicht, wenn du Sachen nicht machen konntest, ja? Während du singst, mach irgendwelche Sachen, die du vielleicht nicht machen konntest oder wo du Schmerzen hattest. Und sing's wirklich so hinein, wie es da ist, ja? Da ist es da. In your victory, I'm living in your victory. Schüttel dich einfach mal aus. Ja? Jeder Schmerz muss weichen in dem Namen Jesus. Halleluja. Jede Einschränkung in deinem Körper muss weichen in dem Namen Jesus. Ich spreche vollkommene Freiheit in den Körper hinein. Jeder Schmerz muss gehen in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Du hast vollbracht. Danke, Herr. Halleluja. Schüttel dich weiter aus. Ja, schüttel dich aus. Da ist Freiheit auch in deinem Körper. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar habe ich einige auch am Livestream gesehen, die mit Schlaflosigkeit auch zu kämpfen haben, die immer wieder aufwachen, nachts nicht einschlafen können und teilweise aber auch dann mit schlechten Gedanken aufwachen, teilweise auch mit Ängsten aufwachen. Und auch das möchte, habe ich den Eindruck, einfach der Herr heute wegnehmen. Ja. Das möchte der Herr einfach wegnehmen. Und wenn dich das betrifft, streck einfach auch mal kurz deine Hand aus. Ja. Halt einfach mal deine Hand oben. Ich möchte kurz dafür beten. Halleluja. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt, der hier da ist, der mit Schlaflosigkeit zu kämpfen hat, auch mit schlechten Gedanken nachts, mit Angst vielleicht auch am Livestream. Herr, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen touchst. Und im Namen Jesus spreche ich hinein. Jeder Geist der Angst muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Jeder Geist der Sorge muss jetzt weichen in dem Namen Jesus. Und ich spreche hinein für einen Superschlaf, ja. Ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne, Herr, der jetzt da wirklich seine Hand ausstreckt, Herr, der das möchte, Herr, dass er heute Nacht einschläft, wie noch nie zuvor durchschlafen darf und morgen voller Kraft, voller Erholung aufstehen darf. Jede Schlaflosigkeit muss jetzt weichen in dem Namen Jesus, auch am Livestream. Jede Schlaflosigkeit muss gehen in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, für erholsamen Schlaf, für guten Schlaf in Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt lasst uns noch einmal singen. Auch da sing's einfach rein. Living in your victory. I'm living in your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm living in your victory. I'm living in your victory. For the battle belongs to you, Lord. Ich lebe in deinem Sieg, Jesus. Ich lebe in deinem Sieg, Jesus. Denn du hast ihn belegt vor der Wahl. Ich lebe in deinem Sieg, Jesus. Ich lebe in deinem Sieg, Jesus. Denn du hast ihn belegt vor der Wahl. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Wir dürfen deinem Sieg leben. Danke Jesus. Halleluja. Ja, und ich glaube, dass hier Menschen wirklich sind, die noch nicht in diesem Sieg leben, die wirklich sich irgendwie getrennt von diesem Sieg fühlen, die sich getrennt fühlen von diesen Segnungen, von denen wir heute gehört haben, die sich einfach ja auch getrennt fühlen von dieser Liebe des Vaters, weil unser Vater im Himmel, Gott, der alles erschaffen hat und geschaffen hat, er sehnt sich nach dir persönlich. Er ruft dir zu und sagt, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, komm in meine Arme, komm in meine Arme, komm in meine Gemeinschaft. Ich liebe dich so sehr. Ich habe all das für dich vorbereitet, was du heute gehört hast. Ich habe all das für dich. Ich habe all das für dich. Ich sehne mich so sehr nach dir. Aber das Problem von uns Menschen ist, dass jede Sünde in unserem Leben trennt uns von diesem Gott, von diesem lebendigen Vater, von diesem liebenden Vater. Und ja, es gibt, in die Bibel sagt, es gibt keinen, der gerecht ist. Jeder hat diese Sünden in seinem Leben. Und ich glaube, es kann keiner außer Jesus sagen, dass er noch nie in seinem Leben gesündigt hat. Und die Bibel sagt, dass wenn wir eine Sünde in unserem Leben haben, dann reicht es, dass wir in die Hölle kommen, dass wir für ewig getrennt sind von diesem liebenden Vater. Sowohl hier auf dieser Welt, als auch wenn wir sterben. Aber wenn wir sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, sei der Herr meines Lebens, dann kommt er in unser Leben, macht uns frei, macht uns heilig, macht uns rein und wir können in all das eintreten, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil er, der Sohn Gottes, kam vor 2000 Jahren auf diese Erde. Wir haben es gefeiert vor einer Woche. Er hat dieses sündlose Leben gelebt und erst mit Anfang 30 hat er sich bestrafen lassen für unsere Sünden. Er hat sich bestrafen lassen für all das, was wir falsch gemacht haben. Er hat sich bestrafen lassen für jede Sünde, für jedes Mobbing, was wir gemacht haben, für jede Lüge, die wir gemacht haben. Er hat sich bestrafen lassen, er hat sich auspeitschen lassen. Wir haben es gehört. Er hat wirklich alles ertragen und er hat sich für uns einfach hingegeben. Er hat sich leidenschaftlich für uns hingegeben. Er ist für uns gestorben. Aber er ist nicht tot. Nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und er lebt heute. Halleluja. Und in diesen Sieg können wir gehen. In diesen Sieg dürfen wir mit Jesus gehen. Aber es bedarf einer Entscheidung. Es bedarf einer Entscheidung, was wir heute sagen. Jesus, ich möchte nicht mehr meinen alten Weg weitergehen ohne dich, sondern ich möchte heute umkehren. Ich möchte heute diesen Weg mit dir begehen. Diesen Weg im Sieg, diesen Weg in Freiheit, diesen Weg in Frieden. Und wir müssen das entscheiden. Wir dürfen es entscheiden, weil Gott hat uns eine freie Wahl gelassen, ob wir das machen möchten. Er zwingt uns nicht zu diesem Leben mit ihm und in ihm, sondern es ist ein Geschenk. Und ich möchte fragen, ob hier jemand ist, der dieses Geschenk heute von Gott annehmen möchte. Der heute wirklich sagen möchte, Jesus, ich möchte zurückkommen. Ich möchte in deine Arme kommen. Ich möchte in die Gegenwart des Vaters. Ich möchte in dieses siegreiche Leben. Und wenn du das möchtest, dann darfst du kurz die Hand heben. Dann möchte ich mit dir und für dich beten. Halleluja. Ja, Gott sieht deine Hände. Sind da noch mehr? Sind da noch mehr, die wirklich heute diesen Schritt gehen möchten, heute Jesus nachzufolgen? Vielleicht war es auch schon mal so, du bist Jesus nachgefolgt. Aber ich habe das gesehen wie so ein Schaf, das sich dann in so Gestrüpp verirrt hat. Vielleicht bist du einfach wieder von Jesus weggelaufen und hast dich wirklich gefangen nehmen lassen von Sünden der Welt. Auch für dich ist heute die Möglichkeit, zurückzukehren zu Jesus. Ist da jemand, der heute wirklich das nochmal neu mit Jesus festmachen möchte? Der dafür auch, ja, ich sehe deine Hand, Halleluja. Sind da noch mehr Leute, auch du am Livestream, auch du am Livestream, Gott sieht dich. Und wenn du heute mit Jesus wieder neu durchstarten möchtest, dann streck die Hand aus. Halleluja. Und ich möchte jetzt alle einladen, zu mir nach vorn zu kommen, die Hand ausgestreckt haben. Ich würde gern mit euch und für euch beten, dass heute ein neues Leben beginnt. Halleluja. Ihr dürft vorkommen, wenn ihr die Hand gehoben habt. Halleluja. Ja, genau. Schön, dass du da bist. Halleluja. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Möchte noch jemand, hat noch jemand dieses Ziehen in seinem Herzen, das sagt, okay, ich muss das heute festmachen. Weil die Ewigkeit ist nicht irgendwo in ferner Zukunft, sondern die Ewigkeit läuft parallel zu uns. Und es kann so schnell sein, weil kein Mensch garantiert uns morgen. Kein Mensch garantiert dir übermorgen. Niemand garantiert dir, dass du diese Entscheidung für Jesus in 3 Jahren treffen kannst. Sondern heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Heute ist die Möglichkeit, das festzumachen, mit Jesus zu gehen. Dann möchte ich dich einladen, wirklich nochmal vorzukommen. Halleluja. Ja, und ich würde euch jetzt einfach bitten, dass ihr mir nachbetet. Einfach die Augen schließen. Und ja, stellt euch einfach vor, dass Jesus vor euch steht. Und sagt einfach, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist nach 3 Tagen. Und heute noch lebst. Jesus, vergib mir meine Sünden. Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir ab heute nachfolgen. Ich kehre mich um von meinen alten Wegen und setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Danke, dass du mich nie verlassen wirst und dass du für immer bei mir bist. In Jesu Namen. Amen.